Hey Saskia, siehst voll gut aus heute. Danke, natürlich extra für euch. Ihr habt ein Album zusammen aufgenommen. Erzählt mal etwas darüber. Ja, also ist so, das Album ist ein bisschen aggressiv geworden. Liegt natürlich auch daran, dass ich hier auf dem Album mit King Shock zu hören bin. Mein Brudermann, der ist auch echt drauf hat und so. Er erzählt euch auch nachher noch kurz, wie es zu unserer Zusammenarbeit kam. Aber auf jeden Fall, das Album haut voll rein. Ich habe geguckt, dass ich noch ein paar Tracks reinmache, die nicht ganz so hart sind und auch ein bisschen was anderes ausdrücken. Aber wie gesagt, hört euch einfach die Tracks an. Ganz wichtig, die Ideen zum Albumtitel und zu einigen Songs kommen von meinem Homie Shock hier. Die Beats sind leider nicht alle exklusiv, wie man vielleicht hört. Aber ein paar hat mein Bruder JPP produziert. Und ich kann euch eins versichern, ihr scheiß Hater, ihr werdet gefickt, Alter. Viel Spaß bei unseren nächsten zwei Tracks. Ihr wisst Bescheid.